Und jetzt will ich aber sehen hier! Okay, das nächste, was wir spielen möchten, ist eine Coverversion von der Band, mit der alles eins angefangen hat. Diese Band kam einst aus England. Ich glaube, dass jedem von uns Ian Stewart ein Begriff ist. Das Lied ist wohl das bekannteste Lied von Screwdriver. Tomorrow belongs to me.